1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns ganz pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, Freitag, wie immer. Ja, wer gerne mit mir reden möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt bitte eure Telefonnummer auch mit in eure Mail rein. Das hat ja einen gewissen Sinn, damit wir euch dann auch schnell zurückrufen können. So. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bettina und Bettina ist 35. Hallo Bettina. Ja, hallo Domian. Bettina, um was geht's? Ja, ich habe heute Abend meine Schwester verloren. Heute Abend? Ja. Was ist genau passiert? Erzähl mal. Die ist Montagnacht mit ihrer Freundin nach Rügen gefahren, wollte Urlaub machen, 2 Wochen. Und und heute Mittag hatte sie einen Herzinfarkt und haben versucht, die 45 Minuten wieder zu beleben. Wo hat sie den Herzinfarkt bekommen? Auf Rügen. Ja, während des Spazierengehens oder im Hotel? Nee, in diesem Ferienhaus, wo sie war, bei ihrer Freundin. Kam also denn da? Sie hat Schweißausbrüche und gekriegt und ihre Freundin gab ihr einen Waschlappen und danach hat sie den Notarzt wohl gerufen, weil sie nicht mehr konnte und dann... Ja. Ist sie denn dann in dem Ferienhaus verstorben? Ja, ist sie. Dann hat man mich halt angerufen, weil ihre Freundin das nicht konnte. Und ich war unterwegs mit meinen Kindern zum Einkaufen und hab's dann unterwegs halt gehört. War deine Schwester denn herzkrank? Nein, gar nicht. Die hat nur vor ein paar Wochen ungefähr das Rauchen aufgehört, ganz plötzlich. Warum? Das konnte man auch nicht erklären, nicht. Wie alt ist deine Schwester geworden? 41 war sie nur. Meine Mutter ist mit 51 gestorben. Jetzt hast du diese Nachricht gehört. Die Schwester ist tot, die Schwester ist in Rügen. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Also viele Kilometer wahrscheinlich entfernt von Rügen. So ungefähr 800 Kilometer. 800 Kilometer entfernt von Rügen. Ja, ja. Ist das nicht schrecklich, dass man da nicht jetzt da sein kann? Oh ja, sehr schwer. Ich kann mich ja noch nicht mal von ihr verabschieden. Ja, wie ist denn jetzt alles weiter geplant? Also da sie ja einen 17-jährigen Sohn hat und der jetzt, weil sie geschieden war, der das Sagen hat, was jetzt mit ihr passiert, gehen wir davon aus, dass dass er irgendwas nimmt mit der Beerdigung. Ich weiß nicht, ob sie überführt wird oder ob sie da bleibt und keine Ahnung. Das ist ja dann dein Neffe, der 17-jährige Sohn. Richtig, der wohnt auch über mir. Der ist jetzt mit dem Kumpel oben allein in der Wohnung. Wie ist dein Verhältnis zu dem Sohn? Ach, eigentlich sehr gut. Also wir sind wie Pech und Schwefel, genauso wie ich und meine Schwester es auch waren. Das heißt, dann hast du doch mit dem jungen Mann auch schon gesprochen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann müsstet ihr eigentlich gemeinsam entscheiden, was jetzt ist, denn er ist ja wahrscheinlich auch überfordert in der Situation. Ja, wir haben auch noch einen Bruder und der sorgt halt auch mit dafür, dass was in Ordnung kommt. Und der ist eigentlich der Älteste praktisch in der Familie bei uns und ich hoffe nur, dass der uns hilft. Und die Freundin ist ja noch oben auf Rügen? Ja, die ist jetzt in Berlin, die hat ihr Bruder abgeholt aus Berlin. Die konnte da ja auch nicht bleiben. Das heißt, wenn das jetzt alles richtig und wir hoffen mal, dass das ordentlich organisiert wird, dann wird die Schwester überführt zu euch nach Hause. Ich hoffe mal nur. Ja, was soll sonst sein? Ja, weil die haben ja auch davon gesprochen, dass die unbekannt da eingeäschert und vergraben wird. Naja, gut, aber da könnt ihr als Familie und du kannst mit dem Sohn da ja darüber sprechen, dass das jetzt auf jeden Fall ordentlich organisiert wird. Das wäre schrecklich, wenn ihr alle keinen Abschied nehmen könntet oder keinen Ort habt zum Trauern, wo ihr hingehen könnt. Also für mich ist es sehr schrecklich, weil ich bin seit 2 Jahren wieder bei ihr in der Nähe und für mich wäre das der Horror. Das Verhältnis ist richtig gut gewesen zwischen dir und deiner Schwester. Ja, erst seit den letzten 2 Jahren, wie ich wieder hier in Leverkusen, sage ich jetzt mal, bin. Vorher war ich woanders und wir haben alles gemeinsam gemacht. Von da ab. Wann hast du das letzte Mal mit deiner Schwester gesprochen? Also gesprochen nicht, aber wir haben über Messenger geschrieben und gefragt, ob sie gut geht. Und gestern Abend war das und sie sagte ja und... Also alles gut, sie war in Urlaub, in einer schönen Umgebung. Mit einer Freundin oder mit ihrer Freundin? Nee, mit einer Freundin. Also es war keine... War ihre beste Freundin. Ah, ja. Keine Beziehung oder so, nein. Und wäre das nicht möglich gewesen, dass die beste Freundin das jetzt vor Ort organisiert? Nee, das hätte sie, das konnte sie nicht. Sie konnte ja noch nicht mal mich anrufen, um Bescheid zu sagen, dass sie halt... Weil sie so geschockt war. ...gestorben ist, ja. Mhm. Sie war daneben, sie saß halt daneben, was sie hat das alles mitgekriegt. Mhm. Und ich glaube, das ist für sie noch schlimmer, sage ich mal. Mhm. Das ist genauso schlimm wie für sie als für uns als Familie. Wäre ja, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Es kommt mir gerade so die Idee. Wäre das nicht denkbar, dass du morgen zusammen mit dem Neffen nach Rügen fährst? Also, das glaube ich, wollte er nicht, weil dann wäre ich heute schon mit ihm gefahren. Das hat er gesagt, das will er nicht. Mhm. Und er hat gesagt, er bleibt hier, weil er ist voll im Schockzustand und. Ja, da musst du jetzt nur sehen, dass das auf jeden Fall richtig organisiert wird, dass sie hierher überführt wird, also da doch dann, wo ihr seid, und dass sie da beigesetzt werden kann. Nicht, dass da jetzt irgendwo fremde Leute da was entscheiden. Nein, das nicht, weil die haben mich ja angerufen, die hatten ja meine Kontaktdaten. Und ich habe denen schon gesagt, dass das so und so am besten laufen könnte, und aber wir mussten dem halt ja noch Bescheid sagen, der war ja gar nicht da. Der ist ja abends erst gekommen, der Sohn. Wie hat denn, ist das das einzige Kind deiner Schwester? Ja, das ist das einzige Kind meiner Schwester. Wie hat der Junge darauf reagiert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir saßen alle, die ganze Familie, was wir noch sind, haben im Wohnzimmer gesessen. Und der hat auch sich dann hingesetzt. Stand erst in der Küche, der wollte erst in die Küche kommen. Da habe ich zu ihm gesagt, geh bitte ins Wohnzimmer, wo alle waren. Und er hat sich dann hingesetzt und guckte dann nur an, keiner sagte was. Und dann hat er mich nur angeguckt und sagte, ist es das, was ich denke? Und konnte nur mit dem Kopf schütteln. Ist es das, was ich denke? Das heißt, er hat irgendwie eine Ahnung gehabt? Ja, weil ich hatte ihn angerufen, gefragt, wann er nach Hause kommt. Mhm. Weil wir saßen ja alle schon hier. Und er war in Köln im Go-Kart da irgendwo mit seiner Schule. Hat er eine schlimme Ahnung gehabt, dass, und wenn die ganze Familie da mit todernstem Gesicht sitzt, dann... Genau, und dann hat er mich nur angeguckt und ich konnte nichts anderes als nicken, außer, die haben das vorher besprochen, da war ich in der Küche, dass der Vater das sagt, aber in dem Moment, ich konnte nichts anderes außer das sagen, also es ging nicht. Also der Vater, der ehemalige Partner deiner Freundin, war auch vor Ort heute bei euch? Nein, das ist der Vater ist da gewesen, der war aber nicht immer dafür. Ach so. Das ist eine andere Geschichte. Alles klar. Und dann hat er gar nichts mehr gesagt, ist ganz still gewesen. Ja, der hat nur dann sein Handy rausgenommen, hat gesagt, ich muss meinen Kumpel anrufen. Und da wusste ich, der hat einen Schockzustand, der ist im Schock, der kann überhaupt nicht klar denken. Und Es gibt noch einen Bruder, sagst du? Also ihr wart zu dritt? Wir waren zu dritt, wir waren drei Geschwister. Und mein Bruder war eigentlich der Gefasste von uns dreien. Das Verhältnis zwischen allen dreien war gut jetzt zum Schluss? Also ich muss sagen, nur ich und meine Schwester und ich und mein Bruder. Weil zwischen meinem Bruder und meiner Schwester gab es so eine Streitigkeit. Also die hatten nicht so das Verhältnis, muss ich sagen. Gut, das muss man ja jetzt vergessen, in Anbetracht der schlimmen Vorfälle. Also wäre auch, glaube ich, nicht gekommen. Ja. So, jetzt steht ein schlimmes Wochenende bevor, sowieso, weil ihr immer noch nicht Abschied nehmen könnt. Wir wollen hoffen, dass es vielleicht dann doch vielleicht Anfang der Woche so sein wird, wenn die Überführung stattgefunden hat, dass ihr sie nochmal sehen könnt. Willst du sie nochmal sehen? Also, was heißt sehen? Ich möchte sie so in Erinnerung behalten, wie ich sie verabschiedet habe. Also, das heißt, du möchtest nicht am offenen Sarg nochmal? Nein. Das wäre für mich zu viel, da ich so viele Familienmitglieder schon verloren habe. Also, das musst du natürlich keiner mehr von uns. Also, wir sind ja nur noch unter uns Geschwistern. Das musst du natürlich dann den Sohn, deinen Neffen auffragen, ob er das möchte, ob er am offenen Sarg noch Abschied nehmen will. Ja, aber das kann man ja, das haben die alle den heute schon gefragt. Ich habe gesagt, ihr könnt den Jungen nicht so jetzt einreden, weil... Der weiß doch noch gar nicht, seine Entscheidung gar nicht. Nein, der begreift doch noch nicht. Nein, auf keinen Fall einreden, aber man muss ihn das fragen. Vielleicht ist es sogar wichtig für ihn und letztendlich irgendwann auch gut, dass er das gemacht hat. Das ist für jeden Menschen anders. Auf jeden Fall ist es für die ganze Familie und für dich ein Megaschock. Wenn man nicht damit gerechnet hat, ist das ja ganz grauenhaft. Und es ist ja auch kein Alter, wenn sie 41 erst geworden ist. Ja. Ist das unheimlich traurig und ganz schlimm. Da gibt es gar nichts zu reden. Ich vermisse sie jetzt schon. Das glaube ich. Das glaube ich. Und das werden auch noch harte Wochen werden jetzt, die vor dir und vor euch liegen. Ja. Liebe Bettina, ich wünsche dir dafür sehr, sehr viel Kraft. Es tut mir sehr leid, dass du deine Schwester verloren hast. Dankeschön, und ich biete dir auf jeden Fall jetzt noch an, dass meine Psychologin dich nochmal anruft und dann könnt ihr noch in Ruhe ein bisschen reden im Hintergrund. Oh, super, Domian. Ja, sehr gerne, Bettina. Deine Sendung ist super. Dankeschön, dir und deiner Familie alles Gute und du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar, dankeschön, Tschüss. Domian. Tschüss. Tschüss. So, und wir machen weiter mit Burkhard und der ist 47. Guten Morgen, Burkhard. Hallo, Domian. Domian. Ja. Ja. Der Versprecher passiert ab und zu mal. Burkhard, um was geht's bei dir? Ja, um Krebs. Um Krebs. Bist du betroffen? Ja, ich bin 2007 an Krebs erkrankt. Welche Form, welchen Krebs hast du? Kopf-, Hals- und Lungenkrebs. Kopfkrebs, was heißt das? Also Kopf-Halskrebs sagt man. Speiseröhre, Lymphknoten und die Lunge. Mhm. 2007 zum ersten Mal aufgetreten, die Beschwerden. Ja. Welche Beschwerden hattest du am Anfang? Ja, am Anfang hatte ich nur so einen Knoten in der Schulter gehabt. Mhm. Und den habe ich dann lapidar, weil ich Sport mache, habe ich erst gedacht, das wäre eine Muskelzerrung und habe damit immer so rumgespielt. Mhm. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Das passiert vielen Leuten. Weil Krebs tut nicht weh, man spürt es nicht. Mhm. Und dann bin ich zum Krankenhaus gefahren. Und dann wurde ich an der HNO-Abteilung, wurde der Tumor entfernt. Mhm. Und die gingen davon aus, das wären Lymphknoten gewesen, gutartig. Mhm. Der wurde freitags entfernt und montags wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Aber der wurde auch bestimmt histologisch untersucht, der Knoten. Kommt ja, die Geschichte. Ja. Und mir ging es relativ gut und ich sollte freitags zum Fädenziehen kommen, um 2 Uhr. Mhm. Ja, und dann habe ich gefragt gehabt, ob die mir so eine Prognose dann telefonisch mitteilen würden. Und sagten sie, nee, machen wir nicht. Wenn sie zum Fädenziehen kommen, dann bekommen sie Bescheid. Mhm. Und dann war ich die Woche unterwegs gewesen. Für einen Kollegen habe ich einen LKW gefahren. Mhm. Und dann hatte das Krankenhaus mich angerufen gehabt. Ja. Und das hatte ich dann erstmal so weggedrückt. Und dann den Freitag, wo ich dann zum Fädenziehen zum Krankenhaus kam, um 14 Uhr, hatten die mich kurz vorher angerufen gehabt und sagten dann, dass ich vorbeikommen sollte. Und dann sagte ich auch, ich bin auf dem Weg nach Ihnen hin wegen den Fädenziehen. Mhm. Und dann kam die Diagnose. Ja, was war das dann für eine Diagnose? Wie haben Sie es ausgedrückt? Ja, dann kam die Ärztin auf mich zu. Ich saß dann so im Wartezimmer im Krankenhaus und saß dann so auf dem Stuhl. Und die Ärztin kam auf mich zu mit so einem Ordner in der Hand und sagte, Sie wissen schon, man war bösartig. Und ich dann so, ja, erstmal so, ja. Und meinte dann zu mir, okay, das war so 3,2 Zentimeter und 1,7 breit. Mhm. Aber das sei nur ein Ableger. Wir wissen nicht, wo der Haupttumor bei Ihnen ist. Achso, und da merkte man, dass es sehr ernst ist. Ja, das war alles 2007. Wie geht es dir? Nun sind ja viele Jahre vergangen. Wie geht es dir heute? Ja, heute bin ich geheilt. Ich bin gesund. Ich war im März noch mal im Krankenhaus und ich gehe als geheilt. Ach, das ist, nächstes Jahr erst wieder hin. Das ist ja sensationell. Ich hatte jetzt schon große Sorge, dass du mir erzählst, dass es so weit fortgeschritten ist, dass gar keine Hilfe mehr möglich ist. Du bist geheilt. Ja, das ist ja das Phänomenale. Ich hatte schon mal versucht, bei dir anzurufen deswegen. Ja? In der Phase, nochmal bei der Prognose damals, das war jetzt die Kurzfassung, weil dann fing eine Odyssee an, mir wurden 27 Tumore entfernt. 27 Tumore? Im Kopfbereich, in der Lunge? Kopf halt. Nee, die Lunge nicht. Die Lunge separat war Auslöser dafür, dass ich überhaupt operiert worden bin. Mhm. Hinterher weiter. Die haben eine Punktion bei vollem Bewusstsein gemacht, durch den Rücken. Mhm. Sind sie mit örtlicher Betäubung. Mhm. Dann sind sie bei vollem Bewusstsein in den rechten Lungenflügel reingegangen und haben mit einer Punktion Gewebeproben des Tumors rausgeholt. Mhm. Da musste ich die Atmung so flach halten, dass sie den Tumor erwischen konnten. Mhm. Durch die Atmung, weil die Lunge ist ja mit Unterdruck. Und ja, so ein Tumor, der wackelt in der Lunge hin und her. Ist denn dieser Tumor denn auch doch entfernt worden oder wie ist der verschwunden? Nee, das kommt ja jetzt. Dann wurden da Gewebeproben von rausgenommen, von diesem Lungentumor. Und das wurde alles eingeschickt. Erst nach Leverkusen, dann nach Heidelberg. Mhm. Und da wurden auch Gewebeproben aus dem Mund und so rausgenommen. Und dann wurde festgestellt, der Lungentumor ist mit diesem Kopf-Halskrebs nicht verwandt. Mhm. Jetzt sag mir mal, wie der weggegangen ist. Der Lungentumor? Ja. Ja, durch Chemo- und Strahlentherapie. Also 27 Operationen, 27 Tumore. Nein, ich glaube, ich wurde genau 10-mal operiert, da wurden mir 27 Metastasen entfernt. Ach ja, genau, 27 Metastasen waren das. Die sind entfernt worden und dann gab es eine Strahlentherapie und Chemotherapie in all den Jahren von 2007 bis heute und du bist heute geheilt. Das ist doch spektakulär. Ich bin 1,94, habe 108 Kilo und trainiere circa 15 Stunden in der Woche. Ja, also du wirst wieder richtig fit, heißt das? Ja, das heißt fit, äußerlich ja, körperlich, ich kann nicht mehr richtig schlucken, essen kann ich teilweise nicht richtig, weil ich habe keine richtige Speichelbildung im Mund. Mhm. Durch die Strahlentherapie und Chemotherapie, ich habe 22 mal 30 Minuten Bestrahlung bekommen und habe bei der Chemotherapie habe ich 35 Tropfer pro Woche durch den Port reinbekommen. Der wurde in der Brust implantiert. Mhm. War die Zunge auch betroffen? Ja, die ganze Speiseröhre war betroffen, sodass ich über ein halbes Jahr nicht essen konnte. Aber du hast noch deine ganze Zunge, die ist nicht irgendwie teilentfernt worden? Nein, die Zunge ist noch drin. Vorher wurde mir mein Gebiss rekonstruiert. Mhm. Da war ich bei einem Kieferchirurgen. Die hatten vorher einen Abdruck gemacht von meinen Zähnen und von meinem Ober- und Unterkiefer. Mhm. Für die Rekonstruierung, falls bei der Operation da was draufgehen sollte. Also hast du eine extreme Menge mitgemacht und durchgemacht die letzten Jahre. Ja. Nun sagt man ja immer so, ich weiß nicht, ob das überhaupt immer noch so gilt, dass man nach fünf bis sieben Jahren erst sagen kann, dass der Krebs wirklich weg ist. Die Zeit ist ja jetzt wahrscheinlich noch nicht bei dir vorbei. Es fing ja erst 2007 an und bist dann viele Jahre behandelt worden. Haben die Ärzte ganz sicher gesagt, es ist alles weg? Darüber denkst du gar nicht nach. Ja, ich kann in der Situation denke ich gar nicht so weit. Okay, müssen wir gleich dann vertiefen. Stopp, wie die Diagnose kam, dann habe ich ja nur noch so 30 Tage nach vorne gedacht. Fünf Tage. Mhm. Operation zu Operation. Jede Operation hätte für mich tödlich sein können. Mir wurde rechts aus dem Kopf eine Vene entfernt. Mhm. Weil der Haupttumor war ja in der Speiseröhre unter dem Mandeln und hatte dann die rechte Vene umschlossen gehabt. Mein Gott. Und aufgrund der modernen Medizin, ich kann jetzt keinen Arzt nennen, der das gemacht hat, oder wie das gemacht worden ist, kann ich aber erklären. Der hat mit einem Laserskalpell die Vene durchgetrennt und die dadurch verödet, dass Tumorzellen nicht mal in die Blutkreislaufbahn reingekommen sind. Mhm. Und hat dann die Speiseröhre bis kurz zur Schädeldecke rausgeschnitten. Also ich merke schon, wir alle Laien merken schon, dass das ein Wahnsinnsding war. Aber du musst natürlich weiterhin regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen bestimmt. Ja, ich habe eine Ärztin, die ist für mich zuständig, ganz in meiner Nähe. Mhm. Und jetzt im Krankenhaus, da muss ich jetzt, seit März habe ich ja gerade schon mal gesagt, erst wieder nächstes Jahr hin, aber ich bin permanent mit Ultraschall werde ich untersucht, Blutuntersuchungen werden gemacht. Also das Thema ist schon nach wie vor sehr präsent. Und die große Hoffnung besteht natürlich, dass die Jahre jetzt vergehen und natürlich nichts mehr auftaucht. Das ist die große Hoffnung. Ja, meine Hoffnung ist darin, jeden Tag sein Leben spüren und genießen. Also ich habe eine andere Lebensphilosophie wie andere Menschen. Ich lebe bewusster, intensiver und das ist für mich wichtig. Mhm. Ich denke jetzt nicht meinetwegen nach nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Mhm. Ich kann auch auf eine Bananenschale ausrutschen oder weiß Gott was. Du sagst, ich kann mit dem Auto verunglücken oder mit dem Fahrrad. Ja, natürlich. Ja. Du sagst, du lebst bewusster, du lebst mehr in der Gegenwart wahrscheinlich als früher. Was hat es sonst noch so in deiner Einstellung und in deinem Denken verändert, diese dramatische Zeit? Ich lebe intensiver, bewusster. Mhm. Wie merkst du das, dass du intensiver lebst? Woran machst du das fest? Ja, ich genieße das Leben anders wie andere oder wie ich vorher gelebt habe. Wenn ich rausgehe in der Natur, ich genieße, wenn ich die Enten sehe oder so im Wald bin, so die Gerüche. Ich lasse mehr Sachen auf mich wirken. Auch. Wahrscheinlich Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten, die man vorher so als selbstverständlich genommen hat, sind jetzt etwas Wertvolles. wo ich vorher oberflächlich war und habe das alles so hingenommen, das lebe ich jetzt intensiver, bewusster. Du bist glücklich? Ja, sehr glücklich. Ja. Vor allen Dingen merke ich auch, ich habe eine Sensibilität so mittlerweile festgestellt, ich habe so eine Art, sag ich mal, so Helfer-Syndrom. Wenn ich so andere Sachen sehe, was negativ ist und da versuche ich dann auch da mal zu helfen und das zurückzugeben, was mir geschenkt worden ist. Denn du hast ja so viele Situationen gehabt, wo du dem Tod in die Augen geschaut hast, das kann man sagen, ne? Ja, ich habe einen Pastor gehabt als Sterbebegleitung. Ich habe schon vor 4 Jahren eine Patientenverfügung unterschrieben gehabt, dass alle Geräte ausgeschaltet werden sollten. Und ich habe mich denen schon gestellt gehabt. Und aufgrund dessen lebe ich heute. Glaubst du an eine höhere Macht, an Gott oder was auch immer, dass du dieses Glück bekommen hast? Ja. Und zwar glaube ich, jetzt mal so makaber dargestellt, ich habe mit einem Teufel getanzt und glaube an Gott. Hast du früher nicht an Gott geglaubt? Ist das erst durch die Erkrankung gekommen? Doch, ich glaube an Gott. Ich glaube auch, ich sage jetzt mal jetzt überspitzt dargestellt, ich bin Christ. Ne? Ich toleriere auch jetzt so einen Mohammed zum Beispiel als letzten Propheten. Und ich glaube an das Gute in der Welt. Das ist eine gute Einstellung, das gefällt mir. Das finde ich toll. Und das ist wirklich eine tolle und beeindruckende Geschichte, Burkhard. Ich gehe davon aus, dass du deinem Beruf nicht mehr nachgehen kannst. Das geht nicht. Nein, ich habe einen grünen Ausweis mit 100%, aber danach sehe ich gar nicht aus. Aber ich sag mal so, Ja, bitte. Nein, du wolltest was sagen. Ich wollte fragen, ob du alleine lebst oder in einer Beziehung? Na, ich habe vor 8 Monaten eine Frau kennengelernt, die hat Brustkrebs. Mit der habe ich eine Beziehung. Der Mann hat sie wegen 26-Jähriger dann verlassen. Das heißt, zu dem Glück, dass du wieder gesund geworden bist, kommt jetzt auch noch die Liebe. Was will man mehr? Ja, das ist eine komplizierte Sache, weil ich ja auch ein Mann bin, der gelernt hat, wie ich dir gerade gesagt habe, der so mit dem Teufel getanzt hat, an Gott glaubt und meine Philosophie, dass andere das dann teilen, das wird dann so Komplikationen manchmal. Gerade eine Frau, die auch sehr selbstbewusst ist und sehr tough im Leben steht und die jetzt auch einen schweren Weg gegangen hat, die letzten 8 Monate, wo ich sie begleitet habe. Ja. Ich verstehe, das ist jetzt eine neue Geschichte. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass es dir so gut geht, Burkhard, und dass sich das nach so vielen schweren Diagnosen in eine so gute Richtung entwickelt hat. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, im Namen aller, die zuschauen und die zuhören, dass du jeden Tag weiter so toll genießen kannst und dass es noch ganz, ganz, ganz viele, unübersehbar viele Tage, schöne Tage für dich gibt. Wünsche ich dir von Herzen. Ein Satz nochmal. Viele Leute, die bei dir anrufen, die geben die Hoffnung auf. Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss und sieht man auch an mir, ne? Die sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Sehr gut. Ich danke dir sehr herzlich, Burkhard, und alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema nächste Woche, unser Hauptthema nächste Woche heißt, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema, ich werde nicht alt werden. Und ich möchte gerne in dieser Sendung mit jungen Leuten reden, die aufgrund einer Erkrankung, einer schweren Erkrankung, wahrscheinlich nicht lange oder nicht mehr lange leben werden. Wer sich gerne anmelden möchte, das geht über domian@wdr.de oder natürlich dann auch nächste Woche vor der Sendung und während der Sendung. Ich werde nicht alt werden. Das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt machen wir aber weiter mit der freien Themennacht, wie immer freitags. Und um 1.24 Uhr begrüße ich sehr herzlich die Melanie. Und die ist 30. Hallo Melanie. Ja, hallo Domian. Melanie, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, schön, dass ich da sein darf. Gerne. Es geht um meinen Onkel. Der ist 52 geworden vor 2 Tagen. Ja. Und der hat jetzt hinterm linken Auge einen Tumor. Das ist jetzt gerade diagnostiziert worden? Das ist jetzt vor 2 Wochen richtig diagnostiziert worden. Wie groß ist der Tumor hinter dem Auge? Von einer Kind so faustgroß. Also ein Kindesfaust großer Tumor, ja. Das ist schon ziemlich viel. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Onkel? Sehr gut. Ein besonderes Verhältnis? Ja, doch, würde ich sagen. Also ich bin mit ihm groß geworden. Und wir haben immer ein super Verhältnis gehabt. Also. Was löst denn jetzt diese Diagnose bei dir aus, als du das gehört hast? Ja, schlimm. Also ich kann damit sehr schwer umgehen. Ist das der Bruder von deiner Mutter oder von deinem Vater? Nee, das ist im Prinzip ist meine Mutter, die hat eine Schwester und die hat halt den Lebensgefährten. Und ach so, also ein bisschen kompliziert. Der war immer mein Onkel gewesen und deswegen habe ich ihn wie mein Onkel auch immer gesehen. Wie ist denn die Prognose? Ja, die Prognose ist die, also am Montag ist die große Operation. Die wird so 6 bis 8 Stunden dauern. Und wird man das Auge retten können? Nein, wird man nicht retten können. Das heißt, das Auge muss entfernt werden, um an den Tumor zu kommen. Richtig, genau. Und dann ist auch noch die Frage, ob er überhaupt die OP vielleicht überlebt. Ne? So eine komplizierte Operation ist das? Ja. Das hat man ihm so gesagt? Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, ja, weil ich war jetzt nicht mit bei den Gesprächen dabei. Meine Mutter und mein Mutters Lebensgefährte, die managen das alles. Und hat der Onkel denn, gibt es da, das habe ich gar nicht verstanden, wie das so richtig zusammenhängt, gibt es da noch eine Partnerin von dem Onkel? Ja, genau, das ist die Schwester von meiner Mutter. Ach so, war das, genau, die Schwester der Mutter, ich verstehe. Aber genau. Da müssen die doch sagen, ob das eine Operation ist mit, ich sag mal, dem normalen Risikofaktor einer solchen OP oder es gibt ja auch Krebsoperationen, die wirklich extrem gefährlich sind. Das hat man dir nicht so klar erklärt. Nein, mir jetzt nicht, aber wir wissen alle schon, dass das eine sehr, sehr risikoreiche Operation ist, weil das auch ein Krebs ist, den es sehr, sehr selten gibt, der sehr, sehr aggressiv wohl ist. Und den hat er leider erwischt. Weiß man denn, ob im Körper weitere Metastasen gestreut sind? Nee, weiß man jetzt leider auch nicht. Aber das untersucht man doch vorher, oder wenn seine Diagnose gefallen ist. Ja, das ist bei ihm alles ein bisschen kompliziert abgelaufen. Er ist erst mit einer Entzündung im Kiefer rumgelaufen. Da hat das wohl angefangen. Und da ist er irgendwie 2 Monate mit rumgelaufen, bis das überhaupt erstmal diagnostiziert wurde, dass er einen Tumor hinterm Auge hat. Also die Kieferknochen und die Wangenknochen, das ist alles schon angefressen gewesen. Und ja, wenn die OP ist, das wird alles noch weiter weggefräst, sage ich jetzt mal. Ich merke, dass du in den Details nicht so informiert bist. Nee, leider. Das merke ich schon, naja. Das heißt, am Montag ist eine schwierige Operation. Es ist eine sehr ernste Lage. Der Krebs ist sehr aggressiv, das hat man dir gesagt. Und es besteht große Sorge um den Onkel. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, richtig. Ja, jetzt müsst ihr natürlich als Familie, wenn ihr habt ja alle ein gutes Verhältnis miteinander. Ja. Müsst ihr sehr zu ihm stehen und ihm suchen und alles für ihn tun und jetzt am Wochenende vielleicht auch nochmal, dass man zusammensitzt, wenn er das möchte. Und dann kann man natürlich als Angehöriger oder als nicht im übertragenen Sinne bei dir gar nicht so viel tun, als nur da sein. Und ja, das werde ich auch. Ich werde Sonntag jetzt dahin fahren und ich werde ihn dann mit zum Krankenhaus bringen, um mich auch nochmal für mich dann auch so vielleicht zu verabschieden. Ne? Also Melanie, dann drücken wir erstmal die Daumen, dass es doch gut über die Bühne geht. Und ich danke, dass ich mit dir sprechen konnte. Ja, natürlich. Und dass der Onkel vielleicht auch wieder auf die Beine kommt. Und wir haben gerade eine Krebsgeschichte gehört, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, die ja auch hochdramatisch war, wo wahrscheinlich niemand damals geglaubt hat, dass der Burkhard überlebt und es geht ihm heute gut. Also es gibt auch bei schweren Krebserkrankungen immer wieder doch noch gute Verläufe und dass die Menschen wieder gesund werden. Hoffen wir das von Herzen. Ja, das hoffen wir. Das ist alles so schwierig, weil das ist ja auch die Sache, ob er nach der Operation überhaupt wieder eigenständig essen kann. Ne? Ja, klar. Das ist, muss er künstlich ernährt werden vielleicht. Und alles schwierig, alles mit Angst besessen, verständlicherweise. Ja, also ich würde, wenn die Operation gut geht, und würde ich mich gerne nochmal bei dir melden. Gerne, und dir gerne dann die erfreuliche Nachricht auch mitteilen. Das machen wir. So verbleiben wir mal, okay? Wunderbar, Domian. Und alles Gute dann für deinen Onkel am Montag. Ja, ich bedanke mich bei dir. Melanie, alles Liebe. Tschüss. Danke, tschüss. Und ich mache weiter mit dem, mit der Ulrike. Und die ist 61. Guten Morgen, Ulrike. Ja, hallo Jürgen. Hallo Ulrike. Und zwar rufe ich an, hatte ich mit dir telefoniert. Und zwar ging es da um mein Enkelkind, wo 2 Jahre alt war, ja, und den schweren Knochenkrebs am Oberschenkel hatte und in Münster dann die Umkehroperation gemacht bekam. Ich erinnere mich daran, weil es wirklich auch sehr traurig und sehr dramatisch war. Ja, war sehr traurig, und ich war doch da so fix und fertig. Genau, 2 Jahre altes Kind. Das war 2 Jahre altes Krebs Kind. Krebs am Bein. Am Bein, ja. Und das Bein sollte amputiert werden? Ja, die hatte dann von Vorgängerjahr Juni bis Dezember eine ganz hammerschwere Chemo bekommen bei uns in der Uniklinik. Das kleine Kind, sagen wir mal. Das kleine Kind, eine hammerschwere Chemo, und die hat das so weggesteckt, also wie, man kann es gar nicht glauben. Die ist dann jedes Mal heimgekommen, war munter, lustig. Also, vielleicht ist es eine Gnade, dass sie so klein noch ist. Ja, sie hat das im Prinzip ja gar nicht so verstanden, ganz genau, um was es genau ging. Du, ne, sagst Umkehroperation, und was heißt das? Ja, meine Tochter und mein Schwiegersohn, die sind dann Anfang Dezember nach Münster gefahren. Und da ist der Tumor ist am Oberschenkel entfernt worden. Und da ist das Bein vom Oberschenkel, das ist umgekehrt angenäht worden wieder, sodass der Fuß jetzt nach hinten ist. Also, der Oberschenkel ist amputiert worden? Oben das Stück, ja, ja, wo der Krebs war. Ja, und dann ist der Unterschenkel quasi an die Hüfte angesetzt worden? Nee, der Unterschenkel ist dann an das Amputierte umgekehrt angenäht worden, sodass der Fuß jetzt nicht nach vorne steht, sondern nach hinten, weil da die Prothese jetzt reinkommt. Sagen wir mal so, ich habe es grob verstanden. Nicht ganz exakt, aber so grob habe ich es verstanden. Das ist der Fuß, ist noch da. Der Fuß ist da. Wenn die Kleine, Mädchen ist das, ne? Mädchen. Wenn das Mädchen größer wird und eine Prothese bekommt, dann kann, weil der Fuß noch da ist, kann der Fuß in die Prothese rein. Ja, der kommt oben in den Schaft rein. So, und dann kann sie nämlich besser, hat ja einen besseren Halt. Der hat einen besseren Halt. Und die fahren jetzt nach Münster die Prothese abholen. Das heißt, die Kleine wächst jetzt quasi mit diesem Handicap auf. Ja, die ist auch 100%ig schwer beschädigt, hat sie schon einen Ausweis. Und jetzt am Montag nach Münster ihr Bein abholen, das ist schon fertig. Und dann fährt meine Tochter mit ihr in den Schwarzwald, 4 Wochen in Kur. Und dort lernen sie dann laufen. Aber bei so einem kleinen Kind muss man doch ständig ein neues Bein machen. Ja, das wird laufend neu gemacht, so wie sie wächst. Wie sie wächst, genau. Ja. Aber sie gewöhnt sich dann sehr früh an die Prothese. Ja. Sodass sie wahrscheinlich, wenn sie älter ist, damit rumlaufen kann, wie normal. Ja, wie normal, das sieht man ja gar nicht. Ist denn jetzt die Krebserkrankung besiegt, soweit man das sagen kann? Ja, sie hat heute ihr Port, wie der Herr vorher gesprochen hat, ihr Port rausgemacht bekommen, natürlich in Narkose, ne? Und da sind noch so 2 kleine Stiche, und die müssen dann im Schwarzwald die Ärzte dann dort entfernen. Wie war denn das eigentlich damals bei so einem kleinen Kind, wie seid ihr darauf aufmerksam geworden, dass sie im Oberschenkel einen Tumor hat? Das war ganz komisch. Meine Tochter, ihr Mann und das Kind, die waren in Griechenland in Urlaub, und da fing die auf einmal an zu humpeln. Und da hat meine Tochter irgendwie noch nichts dran gedacht, weil meine Tochter gesagt hat, der Weg bis zum Essensraum, der wäre immer so ein bisschen bergig, so hoch und runter. Würde mir bei einem 2-jährigen Kind gar nicht so auffallen. Ja, dann würde man da denken, gar nicht aufgefallen. Und dann war das ein bisschen schlimmer geworden zu Hause. Und dann ist meine Tochter dann zum Orthopäden. Und der hat dann irgendwas draufgeschrieben, was also dann nicht war. Und sie ist dann kam dann erst in eine andere Klinik, und die haben sie dann in die Röhre geschoben. Und da wurde das festgestellt. Das war natürlich damals auch ein großer Schock für die Familie. Oh, das war Hammer. Ich war ja doch fix und fertig. Ja, ich war hier damit. Ich hatte ja danach noch ein Gespräch mit dem Henning gehabt. und haben ja auch das ist unser Psychologe. Ja, eine ganze Menge Leute haben geschrieben und da wollte ich mich auch noch bedanken und es war sehr nett gewesen und ich muss noch sagen, wie sie die aus der Operation von Münster zurückkam, lag sie praktisch von der Hüfte an mit ihrem Bein im Gips. Und da lag die 4 Wochen und da war die so geduldig und hat alles hingenommen und was das Kind bis jetzt durchgemacht hat. Das glaube ich. Also das ist ein Hammer. Ja, das ist ein Hammer, was die mitgemacht hat. Aber jetzt geht's aufwärts. Jetzt geht's aufwärts. Kann man hoffen und die beiden fahren bald in den Schwarzwald und können sich's schön machen. Ja. Gott sei Dank, nach all dem Schrecken. Ja. Das ist aber prima, Ulrike, dass du nochmal angerufen hast. Das ist ja auch eine schöne Wendung von einer traurigen Geschichte. Ja, es fing mit einer furchtbar traurigen Geschichte an. Genau. Wo ich bald verzweifelt bin, wo ich gedacht habe, es ging nicht so aus. Aber es ist jetzt sehr gut ausgegangen und wenn alles weiter gut läuft, kann sie ein ganz normales Leben haben und 100 Jahre alt werden. Kann sie. Ja. Ulrike, schön, dass du nochmal angerufen hast. Ja, es hat mich auch gefreut. Und dann dir und deiner Familie und deinem kleinen Enkelkind alles Gute von Herzen. Alles Gute dir auch. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de und meine nächste Anruferin ist die Jessica und die ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Jessica, um was geht's? Ja, ganz einfach. Ich wollte einfach mal, die ganze Sendung ist einfach nur negativ gewesen. Na, nicht nur, es sind ja positive Entwicklungen. Ja gut, aber traurig, also Krebs ist immer traurig. Absolut, da hast du recht. Und jetzt wollte ich einfach mal so was Positives sagen. Sehr gerne, leg los. Und zwar, also es geht darum, mein jetziger Mann, also seit dem 6.6. sind wir verheiratet. Mhm. Oh, so frisch. Ja, so frisch. Nein, da kann man nur gratulieren. Wir haben uns am 21.01. diesen Jahres das erste Mal per Internet kennengelernt. Guck mal, und dann habt ihr schon geheiratet. Das Ganze liegt einfach daran, er sitzt im Maßregelvollzug. Ach so, im Knast. Im Knast, ganz genau. Ja. Also fast Knast. Also er ist nach Paragraph 64 verurteilt, das heißt Drogendelikte hier und da. Ja. Jetzt macht er halt eine Therapie, ist schon seit ungefähr 30 Monaten. Mhm. Und diese Therapie hat halt beinhaltet, dass er halt Ende letzten Jahres nach Hagen ins DERT gekommen ist. In was? Ins DERT, das ist eine Fachklinik. Ah ja. Sogenannte Maßregelinstitution, wo man dann auch mehrere Freiheiten hat. Also es geht um die Drogen? Um Drogenentzug oder was? Ja, also die hat er gemacht auf jeden Fall, klar. Wie lange war er insgesamt im Knast? Im Knast kann ich direkt jetzt so nicht sagen, weil 2006 ist er verhaftet worden und seitdem zieht sich das Ganze. Ah ja, nun gut, das ist eine ganz lange Zeit. Ja, 2007 wurde halt dieses 64er Gutachten erstellt, dass er halt Therapie statt Knast machen kann. Und hauptsächlich alles wegen Drogendelikte? Ja. Ja. Hauptsächlich. Also wegen kiloweise Heroinhandel. Und hat er selbst natürlich dann auch konsumiert, ja, fleißig. Ja, 16 lange Jahre. Wie alt ist er? Jetzt ist er 32. 16 Jahre Heroin? Ja. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also ich bin froh, dass er noch lebt. Allerdings. Und also wirklich. Wie geht es ihm jetzt körperlich zunächst? Gut. Und wie geht es ihm seelisch? Seelisch, es geht. Also er hat alles aufgearbeitet. Ja. So geht es ihm ganz gut. Mhm. Also das Körperliche, das Einzige, was ihm jetzt noch zu schaffen macht, ist Hepatitis C. Das hat er sich geholt, weil eine Nadel schmutzig war, wahrscheinlich. Denke ich mir mal. Hepatitis C ist ja eine sehr geheimnisvolle Erkrankung, die sehr schlimm verlaufen kann. Aber wenn man Glück hat, kann die auch so im Hintergrund bleiben. Ja, bei ihm ist er erkannt worden. Er hatte auch anfangs eine Interferontherapie angefangen. Mhm. Aber die hat abgebrochen, als er auf Flucht gegangen ist. Als er was? Auf was gegangen ist? Auf Flucht gegangen ist. Auf Fluch? Auf Flucht. Auf Flucht? Was heißt das? Er ist halt im Hagen aus dem Dead ausgebrochen. Was heißt ausgebrochen? Das nennt man auf Flucht gegangen. Er ist gegangen und nicht wiedergekommen. Er ist ausgebrochen. Genau, richtig. Das nennt man auf Flucht gegangen. Ja, sicher. Also er wurde mit Haftbefehl bei mir aus der Bude geholt. Ach so, er ist zu dir gegangen dann? Ja. Mhm. Er wollte einfach paar schöne Tage, Nächte, wie auch immer, mit mir verbringen. So, jetzt ohne wieder zurück zu müssen oder sonstiges. Ja, jetzt seid ihr seit 6.6. sagst du verheiratet. Ja. Wann kommt er denn endgültig raus? November, Dezember. Mhm. Also das weiß noch keiner ganz genau. Du hast dir da einen Problemfall angelacht. Auf jeden Fall, doch, ja. War dir da nicht ein bisschen mulmig, als du die ganze Geschichte gehört hast, von der du uns jetzt nur eine Kleinigkeit erzählt hast? Ist das wahrscheinlich gravierend? Ich sag mal so, also Drogenschicht habe ich selber schon hinter mir. Mhm. Allerdings nicht halt mit Knast oder sonstiges. Auch Heroinerfahrung? Ja. Ah ja, gut, dann wusstest du Bescheid, um was es geht. Ich wusste auf jeden Fall. Bist du alleine da rausgekommen? Bitte? Bist du alleine? Ja, ganz alleine. Ah, ja. Mhm. Ohne Therapie, ohne allem. Ich habe irgendwann morgens meinem Hund in die Augen geguckt, den ich gerade ungefähr eine Woche hatte. Das war ein Welpe. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, so geht's nicht weiter. Das heißt, aufgrund deiner Erfahrung hat dich das nicht so abgeschreckt, seine nein, Geschichte? Nein, überhaupt nicht. Nein. Weil ich denke mir, ich habe eine zweite Chance bekommen, mhm, und die soll er auch bekommen. Was hat dich, kannst du dich an den Moment erinnern, als du gemerkt hast, es hat Klick gemacht, ich bin verliebt? Der Mensch generell. Wie lange kanntet ihr euch da schon? Wenn ich ehrlich bin, 2 Tage. Ach so, na gut, ja, es gibt ja so schnelle Verliebtheiten. Auf jeden Fall. Aber das war reine Internetgeschichte am Anfang. Ja. Gechattet, oder wie? Ja, gechattet, also bei Yappi, ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Nee. Yappi.de, nee. Da habe ich halt sein Profil gesehen, seine Tätowierung, seine grünen Augen, alles hat mich fasziniert und habe ich ihn einfach auf doof angeschrieben. Und wie lange hat es denn gedauert, bis ihr euch zum ersten Mal gesehen habt? 2 Tage. Ach so, das ging dann so einfach. Ja. Weil er ja im offenen Vollzug ist. So einfach ging das nicht. Also er hätte eigentlich nicht da oben weggedurft. Ja, eben. Aber er hat sich trotzdem nachts auf die Reise gemacht und ist zu mir gekommen. War er da mal wieder auf Flucht gegangen? Das kann man ja nicht so auf Flucht nennen direkt. Also er hat auf jeden Fall abends, also er ist, wo alle im Bett waren, hat er dann sich auf die Reise gemacht und hat mich besucht. Wollen wir es nicht vertiefen? Er ist ein bisschen illegal ausgebüxt. Ganz genau, richtig. Aber es ist alles wieder gut. Ja, bis dahin war alles in Ordnung. So, was bis dahin? Gab es danach Ärger? Das ist die ganze Zeit nicht aufgefallen, bis eine Nachtteamerin davon Wind gekriegt hat. Die hatte aber ein Verhältnis mit einem von den Patienten da oben. Okay, wollen wir es nicht weiter vertiefen? Ja. Wollen wir es weiter vertiefen? Okay. Auf jeden Fall ist er bald ganz draußen. Wie sind die Pläne? Was wollt ihr dann machen? Ja. Was will er machen? Wir sind dabei, eine Familie zu gründen. Ja, habt ihr schon den ersten Schritt gemacht? Ja, also bei mir ist es nicht ganz so einfach. Ich hatte 2 Fehlgeburten. Ach so, nee, ich meine, mit erstem Schritt, ihr ist geheiratet. Ja, sicher, ja. Ach so, aber es wurden, also ihr wollt auch Kinder kriegen. Ja, auf jeden Fall. Also eins wollen wir auf jeden Fall. Wir wollen eine richtig schöne, kleine, nette Familie werden. Was will er beruflich dann machen? Er war bis jetzt auf dem Bau tätig. Mhm. Und das möchte auch gerne weitermachen. Mhm. Also wir hoffen, dass er halt November, Dezember wieder in Hagen ist. Mhm. Und dass er dann von hier aus eine Arbeit bekommt. Das ist das Wichtigste. Er sagt auch, ihm ist das egal, er geht auch zur Verleihfirma, das ist ihm egal. Ja. Hauptsache, er hat seine Arbeit und... Ja. Also, auch eine gute Geschichte, die sehr hoffnungsvoll klingt. Ihr müsst dann natürlich auch tapfer jetzt zusammenhalten. Das tun wir. Muss auch sehr diszipliniert sein, weil die erste Zeit wird das hart werden. Das wird hart sein. Das wird hart werden. Auch der Einstieg wieder ins Arbeitsleben wird hart werden, bis er da Fuß gefasst hat. Die Theorie, die steht, aber die Praxis ist eine andere Sache. Gut, aber er hat ja dich an seiner Seite. Klar. Du bist ja sein Lebensengel vielleicht. Ja, das bin ich, glaube ich, auch. Ich bin der Einzige, halt, den er noch hat, ja, also. Ja. Ja, du Engel, schön, dass du angerufen hast. Jessica. Dankeschön, Domian. Und euch beiden viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Gerne, schönen tschüss. Abend noch, ne? Danke, tschüss. Und wir machen weiter mit Stefan. Stefan ist 23. Guten Morgen, Stefan. Hallo, Domian. Stefan, um was geht's bei dir? Und zwar, ich bin seit 3 Jahren Student in Marburg. Was studierst du denn? Ich studiere Geschichte und Politik. Mhm. Auf Lehramt? Genau, auf Lehramt. Mhm. Und mein Problem ist eigentlich, ich bin in einer Studentenverbindung, seit 3 Jahren schon aktiv. Mhm. Was ist das für eine Studentenverbindung? Das ist eine Verbindung, die sich auf Sport konzentriert. Mhm. Und also was heißt auf Sport konzentriert? Wir machen einmal die Woche Sport regelmäßig. Aber es gehört halt auch zum guten Ton halt in diesen Verbindungen, richtig viel Alkohol zu sich zu nehmen. Wie man das so oft hört. Genau. Das heißt, da wird sich oft die Kante gegeben. Ja, aber richtig. Also das heißt, da werden die Biere nicht langsam getrunken wie in einer normalen Kneipe, sondern wirklich immer direkt weggezogen. Und mein Problem ist es halt, oder was ich als Problem empfinde momentan, dass ich wirklich, weiß ich nicht, 3 bis 4 Mal die Woche richtig betrunken bin, halt auch mit regelmäßigem Erbrechen dann und... Bescheuert, raus aus der Verbindung. Nein, eben nicht, weil mein kompletter Freundeskreis eigentlich, den ich aufgebaut habe, es gibt 30 Verbindungen bei uns in der Stadt, also 30 Häuser, es sind mehrere hundert Leute da aktiv und mit dem... Okay. Gestalte ich halt auch meine Freizeit und das ist nicht ganz einfach dann... Ja, aber 3-mal in der Woche hacke dich zu sein... Während eines Studiums, da kannst du den nächsten Tag kannst du dir ja knicken. Da bist du nicht konzentriert zum Studieren. Das, ja, stimmt. Das ist so. Und wenn das immer so ist, den ganzen Monat, das ganze Jahr über, sind die bescheuert? Was ist denn das für ein Gruppenhalt, für ein Zusammenhalt, der sich nur darüber definiert, über die Sauferei? Ja, gut, das Was ist denn dann noch das Tolle an dieser Verbindung? das Gute ist halt, dass man immer wieder neue Leute kennenlernt, mit denen man halt auch, sag ich mal, andere Freizeitgestaltungen erleben kann, mit denen man sonst viel macht. Viel bleibt ja nicht mehr übrig. Und wahrscheinlich, wenn ihr euch dann zusätzlich trefft, dann wird auch nochmal gesoffen. Ja, das stimmt. Das ist meistens dann auch der Fall. Ja, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, also es sind auch wirklich Leute, mit denen man sonst gut klarkommen kann. Mit denen, also ich bin auch politisch was aktiv, mit denen man da was machen kann. Und welche politische Richtung ist diese Verbindung? Also bei uns in der Verbindung, wir sind liberal. Also ja. Es gibt gewisse Verbindungen, statt jetzt auch wieder groß in den Schlagzeilen, die, weiß ich nicht, nur Deutsche aufnehmen und so weiter, haben wir gar nichts mit zu tun. Also wir sind liberal, konzentrieren uns halt auf das sportliche, akademische Prinzip. Ja. Ja. Ist ja auch nichts gegen zu sagen. Es gibt ja absolut Verbindungen, die eine tolle Gruppe. Also ich habe welche kennengelernt früher, da wurde nicht so viel gesoffen und da stand wirklich im Vordergrund Sport oder Diskussionsabende und politische Aktivitäten und so etwas. Warum ist das denn so extrem? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Also man, wie gesagt, auch wenn man sich halt in der Freizeit trifft, ist auch das Problem, dass man das meistens dann mit Alkohol verbindet. Mhm. Und also meine Angst ist eigentlich nur, also momentan, also ich habe kein Problem damit, wie gesagt, mal ein paar Tage nicht zu trinken, aber das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwann quasi, wenn ich dann meinem Berufsleben bin, auf quasi null runterschrauben kann. Ja, ne? Stefan, und das ist schon so eine große Sorge, dass das alles dafür spricht, da rauszugehen. Du bist seit 3 Jahren Student. Machst du das seit 3 Jahren jetzt? Ja, also ich sag mal, seit 2,5 Jahren bin ich in diesen Kreisen halt drin. Und ist es wirklich so, dass ihr 3-mal in der Woche richtig voll euch die Kante gebt? Ich sag mal, also von 2-3 Mal die Woche ist man schon, also ich auf jeden Fall, nicht alle in der Verbindung, aber ist man schon richtig betrunken. Also Gemeinschaft und Sport und politisches Engagement hin und her würde ich nicht mitmachen. Kein Thema. Du wirst jetzt mal Alkoholiker. Auf dem Papier sowieso wahrscheinlich schon, also bei der Menge. Vielleicht, dass ich mir vielleicht auch überlegen müsste, vielleicht erstmal von den Leuten, vielleicht, also ich kann ja in der Verbindung weiterhin aktiv bleiben, erstmal vielleicht ein bisschen mit anderen Leuten was zu unternehmen, die... Ich weiß nicht, wie du das irgendwie vielleicht organisieren kannst, aber da müssen alle Warnsirenen jetzt schon schrillen bei dir, dass das nicht sein darf. Du bist so schnell im Alkoholismus drin und hinterher kommst du nicht wieder raus und du hast einen anspruchsvollen Beruf vor dir irgendwann und da müssen wir gar nicht drüber reden, dass du dir da alles kaputt machst. Also, du musst einen Weg finden, entweder gehst du ganz raus oder irgendwie so einen Mittelweg. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn der Mittelweg nicht geht, dann musst du ganz raus. Punkt aus. Findest du andere Freunde. Ja. Ja. Ich war früher auch in keiner Bewegung, hab auch ganz viele Freunde gehabt. Geht auch. Ja, klar, das stimmt schon. Ja. Also, klare Ansage. Wenn der Alkohol reduziert wird, bleib drin. Und wenn das nicht geht, dann geh raus. Ja. So ist es. Gut. Stefan, mehr kann ich hier gar nicht sagen. Nee. Ganz klare Sache, finde ich. Ja. Hat mich trotzdem mal gefreut, dich mal zu erreichen. Sehr gerne. Und viel Erfolg beim Studium. Ja, danke, Domian. Tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist Tino. 27. Guten Morgen, Tino. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Tino. Weswegen rufst du denn an? Na, mein Problem ist diese Ohnmacht, die man in diesem Land hat, wenn man arbeiten geht und sein Gehalt nicht bekommt. Oh, du gehst arbeiten und bekommst dein Gehalt also nicht? Also ich bin arbeiten gegangen, habe mein Gehalt nicht bekommen und stehe kurz, also gut, jetzt habe ich Gott sei Dank eine neue Arbeit, aber dadurch, dass ich die letzten 6-8 Monate kein Gehalt bekommen habe... Wie viel? Wie lange nicht bekommen hast? Also eigentlich das letzte halbe Jahr. Letzte halbe Jahr? Ja. Warst du fest angestellt bei einer Firma? Ja. Bei einer soliden, normalen Firma? Ja, also uns wurde erzählt, dass es eine Tochter von einer sehr großen Firma hier in Berlin ist, was leider nun mal nicht so ist. Ja. Also war es noch eine kleine Firma, aber das Geld kam bis jetzt eigentlich immer. Und dann kam es ab einem gewissen Punkt nicht. Warum? Mit welcher Begründung? Also die Sache ist kompliziert. Das ist ein Anwalt. Schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen. Und zwar scheint der Arbeitgeber pleite zu sein. Er ist auch so gut wie unauffindbar. Mhm. Er geht weder am Telefon, noch ist er auffindbar. Und er müsste eigentlich nur einen Bogen ausfüllen. Ich würde zumindest für 3 Monate Insolvenzgeld bekommen. Mhm. Sofort. Mhm. Dann wären alle meine Sorgen gelöst. Das heißt, wenn der Arbeitgeber diesen Bogen ausfüllen würde, bekämst du für 3 Monate Insolvenzgeld. Entspricht dieses Geld ungefähr deinem Lohn? Naja, es wären halt für 3 Monate, aber ich könnte zumindest die größten Probleme damit lösen. Mhm. Aber dieser Arbeitgeber füllt diesen Bogen nicht aus. Nein. Warum nicht? Wenn ich das wüsste. Mhm. Du bist in anwaltlicher Betreuung, hörte ich gerade. Ja, ich habe Gott sei Dank mir einen Anwalt aufgesucht, weil diese ganze Geschichten für mich sehr, sehr negative Auswirkungen hatte. Dass ich in die Schulden, also beinahe in die Schulden reingeraten wäre. Der Anwalt sagt, da kriegen wir noch eine Lösung hin. Aber bist du denn der einzige Betroffene in dieser? Nein. Wie viele sind noch betroffen? Also ich weiß jetzt von 3 Leuten, mit denen ich in Kontakt stehe. Kann man sich da nicht zusammentun? Mehrere bewirken doch immer mehr. Ja, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kämpfe da alleine, weil die anderen sagen, na ja, gut, wir kriegen das Geld nicht mehr und wir müssen damit leben. Ach so, die haben schon die Hoffnung aufgegeben. Über wie viel Geld reden wir eigentlich konkret? Also es geht um, na, dass ich jetzt eine Halbtagsstelle war, um knapp 3.000 Euro. Die dir noch fehlen? Ja, und 2.000 würde ich durchs Insolvenzgeld bekommen. Also okay, ich hätte keinen Verlust. Das wäre schon ganz gut. Ja, aber ich könnte damit leben, weil ich wirklich die größten Sorgen lösen könnte. So, jetzt kann ich dir natürlich... Ich würde mir noch einen Nebenjob zu meiner jetzigen Arbeit suchen. Ja. Und dann würde ich den Rest irgendwie abbauen. Also ich meine, wenn das alles so klappen würde, dann würde es mir gut gehen. Ja. Nun ist ja klar, dass ich keine juristische Beratung hier dir geben kann. Was sagt denn dein Rechtsanwalt? Der hat sich ja eingearbeitet. Was rät er dir? Naja, er versucht jetzt mit dem Hauptgläubiger, der momentan ziemlich Scheibe dreht, der sich nicht auch. Also es ist auch so, dass er die Krankenkassenbeiträge nicht bezahlt hat, mein ehemaliger Arbeitgeber, und die Krankenkasse von mir Geld haben will, was normal nicht sein darf, weil der Arbeitgeberanteil. Das kommt auch nur auf dich zu. Ja, richtig. Mhm. Und hat mein Anwalt gesagt, also da kümmert er sich drum, weil letztendlich die Krankenkasse das Geld von mir nicht eintreiben darf. Okay, aber so die Grundvorhersage, glaubt der Anwalt, dass man da was drehen kann oder sagt er eher, vergessen Sie es? Also der sagt zu mir, wir können mit einem Gläubiger, der wie gesagt Mitteltheater macht, noch einen Vergleich machen, den ich auch bezahlen könnte. Hast du dich mittlerweile schlau gemacht, weil ist ja interessant für andere Leute auch, wie man sich vielleicht vor so einer Situation schützen könnte? Ich weiß es selber nicht richtig. Du hattest einen richtigen Vertrag, einen Arbeitsvertrag. Ja. Ich kann zwar einklagen, was ich auch getan habe, da hat man zwar einen Schuldtitel, aber wenn es Klopapier alle ist, kann man mit dem einen Arsch abwischen, der Arbeitgeber weg ist. Ja, natürlich, ja. Weil das alles Geld kostet Geld. Wenn der pleite ist oder weg ist, dann ist nichts mehr da, unter Umständen. Ja, richtig. Ja. Und bei mir läuft momentan alles so, also ich war gestern kurz vorm... Ich habe schon bei Facebook und Twitter gepostet, eigentlich kurz vorm Punkt, wo ich sagte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Naja, nur mal halt mal. Es sind 3.000 Euro, ist viel Geld, aber... Der Hauptjob, diese Krankenkasse, hat zum Beispiel mein Konto gepfändet. So Unrecht, was ich jetzt mittlerweile weiß. Verstehe, da kommt man in einen Strudel rein, da kann einem Angst und Bange werden. Ja. Mhm. Und jetzt sagt mir mein Anwalt, es ist gar nicht so schlimm, der kümmert sich drum. Und dann wird das wieder, weil es wirklich zu Unrecht ist. Wer zahlt denn eigentlich diesen Anwalt? Naja, ich gehe nebenbei, also ich bin, wie ich jetzt diese neue Festarbeit nicht hatte, nebenbei nach Jobben gegangen. Mhm. Ich habe noch nebenbei einen Gewerbeschein, bin selbstständig. Davon habe ich mich schon irgendwie ein bisschen ernährt, weil das Amt mir auch nicht geholfen hat. Mhm. Das heißt, ich bin auch hier in Mietschulden reingeraten und alles. Das heißt, du musst diesen Anwalt aus deiner Privattasche zahlen? Also wenn es gut geht, kriege ich es über Prozesskostenbeihilfe. Ah, verstehe. Also, wenn es gut geht. Timo, das ist eine unglückliche Geschichte. Ich bin selber momentan am Punkt, wo ich sage, ich weiß selber nicht mehr weiter. Auch seelisch ziemlich unten, verstehe. Ganz unten. Mhm. Also ich habe gestern eine halbe Flasche Schnaps aufgeleert. Ja. Also pass auf. Erstmal von meiner Seite aus der Wunsch, dass der Rechtsanwalt da was drehen kann. Und zum Zweiten mein Angebot, dass dich meine Psychologin nochmal anruft, um dich ein bisschen aufzubauen und dir ein bisschen Hilfe zu Stellung zu geben, okay? Habe ich nichts dagegen. Machen wir sehr gerne, Timo. Da legst du auf und Magdalena, so heißt sie, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute, tschüss. Schönen Abend noch. Ja, dir auch, ciao. Und Elke, 68. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Um was geht's, Elke? Heute ist der Tag, da hat sich vor 4 Jahren mein Mann stranguliert. Vor 4 Jahren? Da war er 56. Das jährt sich jetzt. Ja. Und zwar, er war depressiv 2 Jahre, arbeitslos. Konflikte hier im Hause mit seinen Eltern. Massive Konflikte sein ganzes Leben lang eigentlich schon. Mhm. Ja, und ich wollte auch ausziehen. Ach so, die Ehe war auch eher kaputt. Ja, ich war schon mal ausgezogen, ja. Aber da bin ich dann dreimal in der Woche her, habe immer alles gemacht, Garten und Kochen und Wäsche. Mhm. Wie lange wart ihr denn verheiratet gewesen? Na, 23 Jahre zusammen und 18 verheiratet. Ja. Du sagst stranguliert. Was hat er genau gemacht? Stranguliert. Also er hat sich aufgehängt? No. Hast du ihn gefunden? Nee, der Schwiegervater. Wo hat er es gemacht? Na, hier in der Scheune. Das ist nicht weit von mein Haus. Und da ist man früh, wenn er aufgestanden ist, fast jeden Morgen, war der erste Satz schon, ich war in der Scheune, ich war schon wieder in der Scheune. Was wollte er damit sagen? Naja, wer das vorhat, der geht immer an den Platz dorthin, wo er das machen will. Wusstest du, auf was er da anspielte? Ja. Ach, dir war klar, dass er das machen... Ach, natürlich. Machst du dir heute Vorwürfe? Was hätte ich machen sollen? Ich war ja selbst depressiv. Mhm. Und wir sind früh aufgestanden, haben erstmal uns dann umarmt am Tisch und dann haben wir zusammen geheult und dann habe ich einen Therapieplatz besorgt im Mai. Da wollte er alles nicht machen. Und bei den Ärzten war ich und bei einem anderen Arzt sollte er auch hinkommen, hat er auch nicht gemacht. Wie lange war es denn so akut, dass er gesagt hat, ich gehe in die Scheune? War vielleicht ein Jahr. Ein Jahr. Das heißt, das war für dich ja auch eine extrem seelische Belastung. Ach, natürlich. Ich war auch gerade im Jahre 2004 hatte ich eine Krebsoperation. Mhm. Und da fing das an bei ihm. Und da hat er mich im Krankenhaus immer angerufen und schon gesagt, ja, ich will nicht mehr leben. Und da habe ich vom Krankenhaus aus die Ärztin angerufen und die Schwiegermutter angerufen. Und es war... Ist er dann irgendwann mal zwangseingewiesen worden? Nee. Das nicht? Mhm. Das wollte ich ja. Mhm. Ich wollte das gerne mal. Und der Therapeut... Ach, und dann habe ich einen Therapeuten ein paar Mal angerufen, heulend. Und der sagte zu mir, ach, Sie sind ja kränker als der Mann. Mhm. Weil die sagten, nach 4 Wochen muss irgendwas passieren. Mhm. Und das waren schon über 4 Wochen. Als er es dann gemacht hat, vor 4 Jahren, sagst du, was war dein Gefühl, als du es dann erfahren hast? Das kann man gar nicht beschreiben. Ich hatte ja auch Tavor schon immer genommen vorher. Da war das dann... Starkes Beruhigungsmittel? Ach, die hatte ich ja schon... Auch schon fast 2 Jahre. War das ein Schock oder war es irgendwo auch, also im weitesten Sinne eine Erleichterung, jetzt ist es alles vorbei endlich? Nee, vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man, dass ich nie hab mehr noch getan für ihn. Bitte, das du? Dass ich nie noch mehr getan hätte für ihn. Ach so, doch so ein bisschen Schuldgefühl. Hm. Ich hätte noch mehr machen können, ich hätte ihn retten können. Hm. Irgend so etwas. Aber da hat Kontakt gehabt mit einem guten Cousin von mir, da haben sie immer stundenlang gesprochen. Hm. Und der wollte ihn auch gerne in die Klinik bringen. Und der wollte immer nicht, der wollte nicht. Wie ist es denn jetzt heute, nach 4 Jahren? Hast du einen Frieden gefunden, eine Ruhe gefunden? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja nur eine Tochter von ihm. Ich habe drei andere Kinder von einem geschiedenen Mann und die Tochter nun, die hat mir danach geschrieben, dass ich immer gut zu ihr gewesen bin. Und dann hat sie eine Therapie mitgemacht im Herbst. Mhm. Und von da ab war sie ganz schön. Was hat sie denn abweisend gesagt? Und hat sie irgendwas Schlimmes gesagt zu dir? Ja, sie hat, als ich erstmal hier war, da habe ich gedacht, die fährt an Baum, die ist mit dem Auto gefahren, wie verrückt. Da hat sie gesagt, sie hätte sich gewünscht als Kind, dass wir uns hätten scheiden lassen sollen. Mhm. Also, und sie war falsch erzogen. Also kamen Vorwürfe über Vorwürfe. Ja. Was natürlich sehr schlimm ist, im Nachhinein sowas zu sagen. Mhm. Das bringt ja gar nichts mehr. Okay. Und das war eigentlich das Kind, das hatte ich ja... was schon ganz ziemlich älter war, was alle Liebe eigentlich gekriegt hat, von mir und auch vom Mann. Und Bitte, ich habe hier so ein Problem, meine Sendung ist gleich vorbei, du hörst die Musik. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, das war schön, denn ich habe noch mehr hier. Okay, bis gleich. Probleme. Tschüss. Tschüss, Elke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, ciao.